Zehntes Kapitel. Ist es nicht eine Schande, zwei Kapitel aus dem zu machen, was vorging, während man eine Stiege hinunterstieg? Denn weiter als bis zum ersten Treppenabsatz sind wir noch nicht gekommen und haben noch 15 Stufen bis ganz hinunter. Und nach meines Vaters und meines Onkels Gesprächigkeit zu urteilen, kann es noch ebenso viele Kapitel geben als Tritte. Lassen Sie es gehen, mein Herr. Ich kann ebenso wenig dafür als für meinen Tod. Da kommt mir es auf einmal vor, als gäb's mir einer ein. Lass den Vorhang fallen, Shandy. Ich lasse ihn fallen. Zieh eine Querlinie über dein Papier, Tristram. Ratsch, da steht sie und hoppla zu einem neuen Kapitel.